18 und letztes Kapitel, der Weg zurück. Als Bilbo wieder zu sich kam, war er buchstäblich nur zu sich selbst gekommen. Er lag auf den flachen Steinen des Rabenberges und keiner war bei ihm. Es war ein wolkenloser, wenn auch ein sehr kalter Tag. Bilbo klapperte mit den Zähnen und obgleich er so kalt wie Stein war, brannte sein Kopf wie Feuer. »Jetzt möchte ich bloß wissen, was geschehen ist«, fragte er sich. »Jedenfalls bin ich noch nicht einer der erschlagenen Helden, aber ich vermute, dass auch das noch passieren kann.« Stöhnend setzte er sich auf. Als er in das Tal hinausblickte, konnte er keine lebenden Orks erspähen. Nach einer Weile, als sein Kopf ein bisschen klarer geworden war, kam es ihm vor, als sähe er Elben drunten zwischen den Felsen. Er rieb sich die Augen. Gewiss, da war auch in einiger Entfernung noch ein Lager in der Ebene. Und was bedeutete das Kommen und Gehen am Haupttor? Da schienen Zwerge eifrig dabei zu sein, die Mauer abzutragen, aber es war totenstill. Kein Ruf, kein Echo, kein Lied. Es war, als stünde eine stumme Trauer in der Luft. »Wie dem auch sei«, sagte Bilbo und betastete seinen schmerzenden Kopf. »Wir scheinen gewonnen zu haben. Doch offensichtlich ist es eine sehr traurige Angelegenheit.« Plötzlich gewahrte er einen Mann, der den Hang heraufkletterte und auf ihn zukam. »Hallo«, rief Bilbo mit zittriger Stimme. »Hallo, was ist los?« »Wer ruft da zwischen den Steinen?«, fragte der Mann, hielt an und starrte um sich. Er stand gar nicht weit weg von Bilbo. Da erinnerte sich der Hobbit an den Ring. »Donnerwetter«, sagte er zu sich selbst, »die Unsichtbarkeit hat doch ihre Nachteile, sonst hätte ich vermutlich eine angenehme, warme Nacht in einem Bett verbringen können.« Und dann rief er, »Ich bin es, Bilbo Beutlin, Thorins Kampfgefährte«, und zog rasch den Ring vom Finger. »Gut, dass ich euch gefunden habe«, sagte der Mann und trat näher. »Man braucht euch, und wir haben lange nach euch gesucht. Ihr wäret schon unter die vielen Gefallenen gerechnet worden, wenn der Zauberer Gandalf nicht gesagt hätte, dass er eure Stimme an diesem Platz zuletzt hörte. Man hat mich hinaufgeschickt, damit ich euch hier zum letzten Mal suchen soll. Seid ihr verletzt?« »Ein hässlicher Hieb auf den Kopf, nehme ich an«, antwortete Bilbo. »Zwar habe ich einen Helm und einen harten Schädel, aber ich bin krank und meine Beine fühlen sich wie Stroh an.« »Ich trage euch hinunter ins Lager«, sagte der Mann und hob ihn mit Leichtigkeit hoch. Der Mann ging rasch und sicher. Und so dauerte es nicht lang und Bilbo wurde vor einem Zelt in Dal abgesetzt. Gandalf erwartete ihn. Er trug den Arm in einer Binde. Selbst der Zauberer war nicht ohne Verwundung davongekommen. Im ganzen Heer gab es nur sehr wenige, die die Schlacht ohne Schaden überstanden hatten. Als Gandalf Bilbo sah, war er hoch erfreut. »Beutlin«, rief er aus, »wirklich, wunderbar, ihr lebt, welche Freude! Ich zweifelte bereits an eurem Glück, das euch sonst immer beisteht. Ein schreckliches Geschäft, diese Schlacht, und beinahe nahm es ein verheerendes Ende. Doch alles andere kann jetzt warten. Kommt«, sagte er und wurde ernst. »Drinnen wartet jemand auf euch.« Damit führte er den Hobbit ins Zelt. »Grüß euch, Thorin«, sagte Gandalf, als er eintrat. »Ich habe ihn gebracht.« Da lag Thorin Eichenschild von vielen Wunden bedeckt. Seine zerfetzte Rüstung und die schartige Axt lagen auf dem Boden. Er schaute auf, als Bilbo an sein Lager trat. »Lebt wohl, guter Dieb«, sagte er. »Ich gehe nun zu den Hallen des langen Wartens, um neben meinen Vätern zu sitzen, bis die Welt erneuert wird. Da ich jetzt alles Gold und Silber lasse und dorthin gehe, wo Reichtümer von geringem Wert sind, möchte ich in Freundschaft von euch scheiden und ich möchte zurücknehmen, was ich am großen Tor sagte und tat.« Bilbo kniete traurig an Thorins Lager nieder. »Lebt wohl, König unter dem Berg«, sagte er. »Dies ist ein bitteres Abenteuer, wenn es so enden muss. Und nicht ein Berg von Gold kann es gut machen. Aber ich bin froh, dass ich teilhatte an den Gefahren, die ihr durchstehen musstet. Das ist mehr, als ein Beutlin je verdient hat.« »Nein«, erwiderte Thorin, »es steckt mehr Gutes in euch, als ihr selbst wisst. Mut und Weisheit in einem schönen Ebenmaß. Wenn mehr von uns Heiterkeit, gutes Tafeln und klingende Lieder höher als gehortetes Gold schätzen würden, so hätten wir eine fröhlichere Welt. Aber traurig oder fröhlich, ich muss euch jetzt verlassen. Lebt wohl.« Dann drehte sich Bilbo um. Er ging allein fort, setzte sich nieder und schlug eine Decke um die Schultern und, ihr könnt es glauben oder nicht, er weinte, bis seine Augen rot und seine Stimme heiser war. Bilbo hatte eine gute kleine Seele. Es dauerte lange, bis er es übers Herz brachte, wieder einen Spaß zu machen. »Ein Glück«, sagte er schließlich zu sich selbst, »dass ich rechtzeitig aufwachte. Ich wünschte, Thorin wäre am Leben, aber ich bin froh, dass wir in Freundschaft Abschied genommen haben. Du bist ein Narr, Bilbo Beutlin. Du hast ein großes Theater um diesen Arkenstein gemacht. Und doch gab es eine Schlacht. Sie fand statt, trotz all deiner Bemühungen, Ruhe und Frieden zu erkaufen. Aber ich denke, dafür kannst du kaum getadelt werden. Später erfuhr Bilbo, was geschehen war, während er betäubt dalag. Aber es machte ihm mehr Kummer als Freude. Und jetzt war er sein Abenteuer wirklich leid. Mit Macht zog es ihn zur Reise heimwärts. Doch das hat noch Weile und so kann ich euch in der Zwischenzeit etwas über die Ereignisse erzählen. Als die Orks sich zum Heereszug versammelten, hatten die Adler sogleich Verdacht geschöpft. Ihrer Wachsamkeit konnte das Treiben der Orks im Gebirge nicht gänzlich verborgen bleiben. So hatten sie sich ebenfalls unter dem großen Adler der Nebelberge in gewaltigen Scharen gesammelt. Als es aber aus der Ferne nach Kampf zu riechen begann, kamen sie gerade noch vor Thores Schluss mit dem Sturm herbeigeeilt. Sie waren es, die die Orks von den Berghängen herunterfegten, in die Abgründe stürzten oder schreiend und völlig verstört in die Arme ihrer Feinde trieben. Es hatte nicht lange gedauert, bis sie den einsamen Berg von Orks gesäubert hatten, und sowohl die Elben als auch die Menschen konnten von allen Seiten her ihren Freunden unten im Tal zu Hilfe eilen. Aber selbst mit den Adlern als Bundesgenossen waren sie noch an Zahl unterlegen. Und in dieser letzten Stunde erschien Beorn. Keiner wusste, wie und woher er kam. Er kam allein und in Bärengestalt. Ja, er schien in seiner Wut zu einem riesigen Untier geworden zu sein. Sein Gebrüll klang wie Paukendröhnen und Kanonendonner. Er fegte Wölfe und Orks wie Strohhalme und Federn aus dem Weg. Dann fiel er über die Nachhut her und brach wie ein Donnerschlag durch den Ring, den die Orks und die Zwerge geschlossen hatten. Auf einer niedrigen Hügelkuppe hatten sich die Zwerge um ihre Fürsten geschart. Beorn hielt inne und hob Thorin auf, der von Speeren getroffen war, und er trug ihn aus dem Tumult. Rasch kehrte Beorn zurück. Sein Zorn hatte sich verdoppelt, nichts widerstand ihm, keine Waffe schien gegen ihn etwas zu nützen. Er jagte die Leibwache auseinander, fasste Bolg und zermalmte ihn. Da überfiel Entsetzen die Orks und sie flohen nach allen Richtungen. Mit der neuen Hoffnung gewannen ihre Feinde neue Kräfte. Sie verfolgten die Flüchtenden und ließen die wenigsten entkommen. Viele trieben sie in das eilige Wasser, und wer nach Süden oder Westen zu fliehen suchte, den jagten sie in die Sümpfe um den Nachtwaldfluss, wo der größere Teil der Flüchtenden umkam. Und wer bis ins Elbenreich gelangte, wurde dort erschlagen oder in die dunkle Weglosigkeit des Nachtwaldes gelockt, aus dem es kein Auftauchen mehr gab. Die Lieder haben später erzählt, dass 3/4 der Orkkrieger an diesem Tag umkamen und die Berge für viele Jahre Frieden hatten. Noch ehe die Nacht anbrach, war die Schlacht entschieden, aber die Verfolgung war noch im Gang, als Bilbo in das Lager zurückkehrte. Außer den ernsthaft Verwundeten waren nur sehr wenige im Tal geblieben. »Wo sind die Adler?« fragte er Gandalf an diesem Abend, als er in viele warme Decken eingewickelt dalag. »Einige nehmen an der Verfolgung teil«, antwortete der Zauberer, »aber die meisten sind zu ihren Horsten zurückgekehrt. Sie wollten nicht länger bleiben und schieden mit dem ersten Morgenlicht. Dein hat ihren Anführer mit Gold gekrönt und ihnen Freundschaft auf immer zugeschworen.« »Das tut mir leid. Das heißt, ich meine, ich hätte sie auch noch einmal gern gesehen«, sagte Bilbo schläfrig. »Vielleicht treffe ich sie auf dem Nachhauseweg. Jetzt kann ich doch bald nach Hause gehen, nicht wahr?« »Sobald ihr wollt«, entgegnete der Zauberer. Aber es dauerte noch einige Tage, bis Bilbo wirklich aufbrechen konnte. Sie begruben Thorin tief unter dem Berg und Bart legte ihm den Arkenjuwel auf die Brust. »Dort soll er liegen, bis der Berg stürzt«, sagte er. »Möge er Thorins Volk Glück bringen.« Auf sein Grab aber legte der Elbenkönig Orchrist das Elbenschwert, das er Thorin in der Gefangenschaft abgenommen hatte. Lieder erzählen, dass es immer in der Finsternis aufglühte, wenn Feinde nahten. So konnte die Festung der Zwerge nie durch einen Überraschungsangriff genommen werden. Dain, Sohn von Nain, schlug seinen Wohnsitz hier auf und wurde König unter dem Berge. Mit der Zeit sammelten sich zahlreiche andere Zwerge in den alten Hallen um seinen Thron. Von den 12 Gefährten Thorins blieben 10. Fili und Kili waren gefallen, als sie Thorin mit ihren Schilden und ihrem Körper verteidigten. Thorin war der älteste Bruder ihrer Mutter, die anderen blieben bei Dain. Dain aber teilte den Schatz weise, denn es war natürlich nicht länger mehr die Rede davon, Balin und Dvalin, Dori und Nori und Ori, Oin, Gloin, Bifur, Bombur und Bombur oder Bilbo den geplanten Anteil zu geben. Bart allerdings erhielt ein 1/14, allen Goldes und Silbers, ob verarbeitet oder nicht verarbeitet, denn dein sagte, wir wollen den Vertrag des toten Thorin achten, denn er hat seinen Arkenjuwel zurückerhalten. Ein Vierzehntel war ein über alle Maßen großer Reichtum, größer als ihn manch sterblicher König sein eigen nennt. Von diesem Schatz sandte Bart dem Meister der Seestadt einen großen Anteil an Gold und großzügig belohnte er seine Freunde und die Männer, die ihm gefolgt waren. Dem Elbenkönig gab er die Smaragde Girions, Juwelen, wie sie der König besonders liebte und die Bart von Dain erhalten hatte. Zu Bilbo aber sagte Dain, dieser Schatz gehört so gut euch, wie er mir gehört. Indessen können die alten Vereinbarungen nicht aufrechterhalten werden. Zu viele haben einen Anspruch, weil sie ihn mitgewonnen und mitverteidigt haben. Obgleich ihr bereit wart, all eure Forderungen fallen zu lassen, möchte ich nicht, dass Thorins Worte, die er bereut hat, sich erfüllen. Von allen möchte ich euch am reichsten belohnen. Sehr freundlich von euch, entgegnete Bilbo, aber für mich ist es wirklich eine Erleichterung. Wie in aller Welt sollte ich einen so großen Schatz ohne Mord und Totschlag den ganzen Weg nach Hause tragen, das kann ich mir nicht vorstellen. Und ebenso wenig weiß ich, was ich zu Hause mit ihm anfangen soll. Ich bin sicher, dass er in euren Händen besser aufgehoben ist. Schließlich stimmte Bilbo zu, zwei kleine Kisten zu nehmen, eine mit Gold und eine mit Silber, so viel ein kräftiges Pony tragen konnte. Das ist gerade das, was ich schaffen kann, sagte er. Dann war es Zeit, von den Freunden Abschied zu nehmen. Lebt wohl, Balin, sagte er, und lebt wohl, Dvalin. Lebt wohl, Dori, Nori, Ori, Oin, Gloin, Bifur, Bombur und Bofur. Mögen eure Bärte sich niemals lichten. Zum Berggewand fügte er hinzu, lebt wohl, Thorin Eichenschild, und Fili und Kili. Möge euer Andenken niemals verblassen. Die Zwerge vor dem Tor verbeugten sich tief, aber die Worte blieben ihnen in der Kehle stecken. Lebt wohl und viel Glück auf all euren Wegen, erwiderte Balin schließlich. Wenn ihr uns je wieder besucht und unsere Hallen wieder schön eingerichtet sind, so soll es ein wunderbares Fest werden. Und wenn ihr jemals bei mir zu Hause vorbeikommt, sagte Bilbo, so klopft nicht erst an. Tee gibt es um vier, aber jeder von euch ist zu jeder Zeit willkommen. Dann machte er sich auf den Weg. Das Elbenheer war auf dem Marsch, und wenn es auch traurig anzusehen war, wie viele für immer in ihren Reihen fehlten, so waren doch alle froh, dass die Welt des Nordens für lange Zeit glücklicher sein würde. Der Drache war tot und die Orks waren vernichtet, und ihre Herzen freuten sich schon, dass nach dem Winter ein fröhlicher Frühling kommen würde. Gandalf und Bilbo ritten hinter dem Elbenkönig, und neben ihnen schritt Beorn einher, wieder in menschlicher Gestalt. Er lachte und sang mit lauter Stimme den ganzen Weg. So zogen sie bis zum Saum des Nachtwaldes, nördlich der Stelle, wo der Nachtwaldfluss herauskam. Dann hielten sie an, denn der Zauberer und Bilbo wollten den Wald nicht betreten, wenn auch der König sie herzlich bat, eine Weile Gäste in seinen Hallen zu sein. Sie beabsichtigten, den Saum des Waldes bis zu seinem Nordende zu folgen und die Einöde zu durchqueren, die zwischen ihm und den grauen Bergen lag. Es war ein langer, unerfreulicher Weg, aber jetzt, da die Orks vernichtet waren, schien er sicherer zu sein als die schrecklichen Pfade unter den Bäumen. Außerdem nahm auch Beorn diesen Weg. Lebt wohl, Urelbenkönig, sagte Gandalf. Fröhlichkeit sei in eurem grünen Wald, denn die Welt ist wieder jung, und fröhlich sei euer ganzes Volk. Lebt wohl, O Gandalf, erwiderte der König. Mögt ihr immer dort auftauchen, wo man eure Hilfe am meisten braucht und am wenigsten erwartet. Je öfter ihr in meinen Hallen erscheint, je mehr werde ich mich freuen. Ich möchte euch bitten, sagte Bilbo plötzlich stotternd und verlegen auf einem Bein stehend, diese Gabe anzunehmen. Und er holte ein silbernes Perlenhalsband hervor, das Dain ihm beim Abschied gegeben hatte. Womit habe ich eine solche Gabe verdient, o Hobbit? Fragte der König. Ich dachte, versteht ihr, antwortete der Hobbit ziemlich verlegen, dass man sich schließlich für eure Gastfreundschaft ein bisschen erkenntlich zeigen sollte. Ich meine, sogar ein Meisterdieb hat seinen Stolz. Ich habe viel von eurem Wein getrunken und von eurem Brot gegessen. Ich nehme eure Gabe an, o Bilbo der Großartige, sagte der König ernst, und euch ernenne ich zum Elbenfreund und segne euren Weg. Möge euer Schatten niemals kürzer werden, sonst wird das Stehlen zu leicht. Lebt wohl. Die Elben wandten sich dem Wald zu. Bilbo musste viele Mühsale und Abenteuer bestehen, ehe er daheim anlangte. Die Wildnis war noch immer Wildnis geblieben und in jenen Tagen gab es außer Orks noch manche andere Gefahr. Aber Bilbo wurde gut geführt und gut beschützt. Der Zauberer war bei ihm und ein gutes Stück Weg auch Beorn. Und so geriet er nie in eine ernste Gefahr. Im Mittwinter erreichten sie Beorns Haus und dort blieben beide für eine Weile. Weihnachten waren sie gut aufgehoben und hatten eine fröhliche Zeit. Von weit her kamen Menschen auf Beorns Einladung zum Festschmaus. Die Zahl der Orks in den Nebelwerken war klein geworden, noch saß ihnen der Schreck in den Gliedern und sie hielten sich in den tiefsten Löchern verborgen. Die Warge aber waren aus den Wäldern verschwunden, so dass die Menschen ohne Furcht reisen konnten. Beorn wurde später ein großer Häuptling in diesen Gegenden und im Wald. Es wird erzählt, dass viele Generationen lang die Menschen aus seinem Geschlecht Macht hatten, sich in Bären zu verwandeln. Einige waren grimmig und böse, aber die meisten waren in ihrem Herzen so wie Beorn, wenn auch weniger groß und stark. In ihren Tagen wurden die letzten Orks aus den Nebelbergen verjagt und ein neuer Frieden kam für die Einödgrenze. Es wurde Frühling, ein heller, milder Frühling mit strahlenden Sonnentagen, ehe Bilbo und Gandalf schließlich von Beorn Abschied nahmen. Und obgleich Bilbo Heimweh hatte, ging er mit Bedauern, denn die Blumen in Beorns Garten waren im Frühling nicht weniger wunderbar als im hohen Sommer. Kurz, sie machten sich auf den langen Weg und erreichten den Pass, wo die Orks sie gefangen hatten. Aber sie kamen früh am Morgen dort oben an und als sie zurückblickten, sahen sie strahlend hell die Sonne über den ausgedehnten Landschaften leuchten. Dort hinten lag der Nachtwald, blau in der großen Entfernung, und selbst im Frühling sah sein näher gelegener Saum noch düster grün aus. Am Rande der sichtbaren Welt aber war der einsame Berg zu erkennen. Auf seinem höchsten Gipfel schimmerte noch immer Schnee. »So folgt Schnee auf Feuer, und selbst Drachen finden ihr Ende«, sagte Bilbo, und damit wandte er dem großen Abenteuer den Rücken. Die Tuck-Seite in ihm wurde sehr müde, und die Beutlin-Seite nahm von Tag zu Tag an Stärke zu. »Ich habe jetzt noch den einzigen Wunsch, möglichst bald in meinem gemütlichen Armsessel zu sitzen«, sagte er. Und jetzt gibt es doch noch ein allerletztes Kapitel. Na, habe ich übersehen. Also, das letzte Kapitel. Gerade am 1. Mai kamen sie zurück an den Rand des Tales von Rivendell, wo das Haus an der Einödgrenze stand. Wieder war es Abend. Ihre Ponys waren müde, besonders das eine, das ihr Gepäck trug. Und jeder fühlte den Wunsch nach Rast und Ruhe. Als sie den steilen Pfad hinunterritten, hörte Bilbo die Elben wieder in den Bäumen singen, als ob sie seit ihrem Abschied nie aufgehört hätten. Und als die Reiter in die unteren Waldlichtungen kamen, begannen sie ein Lied, das ganz ähnlich ihrem Lied von damals war. Dann kamen die Elben des Tales herbei, begrüßten sie und führten sie durch das Wasser zu Elronds Haus. Ein herzliches Willkommen wurde ihnen bereitet und an diesem Abend hörten viele Ohren gespannt den Bericht ihrer Abenteuer zu. Gandalf erzählte, denn Bilbo war still und schläfrig geworden. Das meiste kannte er ja, denn er war schließlich dabei gewesen, hatte selbst davon dem Zauberer auf ihrem Weg zurück oder im Hause Beorns erzählt. Aber ab und zu machte er ein Auge auf und hörte zu, wenn eine Geschichte an der Reihe war, die er noch nicht kannte. Auf diese Weise erfuhr er, wo Gandalf gewesen war, denn er belauschte ein Gespräch zwischen dem Zauberer und Elrond. Daraus entnahm er, dass Gandalf einem großen Rat aller weißen Zauberer beigewohnt hatte, den Meistern der Überlieferung und der guten Zauberkunst, und dass sie endlich den Geisterbeschwörer aus seiner finsteren Zwingburg südlich des Nachtwaldes vertrieben hatten. »Nicht mehr lange«, bemerkte Gandalf, »und der Nachtwald wird bestimmt eine glücklichere Gegend werden. Der Norden ist von diesem Schrecken für lange Zeit befreit. Aber ich wünschte, er wäre aus der ganzen Welt verbannt.« »Das wäre wirklich gut«, antwortete Elrond. »Doch ich fürchte, das wird nicht zu unserer Zeit geschehen, vielleicht auch für viele Jahre danach nicht.« Als die Geschichten ihrer Reise erzählt waren, kamen andere Geschichten an die Reihe und abermals andere Geschichten aus lang zurückliegender Zeit und auch neue Geschichten, ja sogar Geschichten aus überhaupt keiner Zeit, bis Bilbos Kopf auf die Brust sank und er bequem in einer Ecke zu schnarchen begann. Als er aufwachte, fand er sich in einem weißen Bett wieder. Der Mond schien durch das offene Fenster unter dem Elben laut und klar an den Ufern des Flusses sangen. »Singt, Freunde, singt, fallt ein in die Weise, der Heidewind spielt um die Baumwipfel leise, und der Mond und die lauschenden Sterne verweilen über dem Ufer den Eschen und Erlenzeilen. Tanzt, Freunde, tanzt alle und schließet den Reigen, das Gras weht wie Samt, wie Wind in den Zweigen. Der silberne Fluss trägt die Schatten der Weiden als feinstes Gespinst aus schimmernden Seiden. Kein Leid mehr, kein Kummer, die Ängste vergangen, zu End das Lied, das wir Elben ihm sangen. Steigt hinter die Hügel, schweigsamer Mond, Schlaf, Ufergesträuch, Schlaf, wer in Rivendell wohnt. Gut, ihr fröhliches Volk, sagte Bilbo und lehnte sich aus dem Fenster. Welche Stunde zeigt der Mond eigentlich an? Euer Wiegenlied würde einen betrunkenen Ork aufwecken, aber ich danke euch. Und euer Schnarchen einen versteinerten Drachen, aber wir danken euch, antworteten sie ihm mit Gelächter. Es geht jetzt auf den Frühtau zu und ihr habt fest geschlafen seit Anbruch der Nacht. Morgen vielleicht seid ihr von eurer Müdigkeit geheilt. Ein kleiner Schlaf in Elronds Haus ist ein großartiges Heilmittel, sagte Bilbo. Aber ich will noch besser geheilt werden. Also auf ein zweites Gute Nacht, liebe Freunde, und damit kroch er ins Bett zurück und schlief weit in den Morgen hinein. Bald fiel in Elronds Haus alle Müdigkeit von ihm, und es gab früh und spät viel Spaß und Tanz mit den Elben des Tales. Aber selbst ein solches Haus konnte Bilbo nicht lange aufhalten, denn er dachte immerzu an sein eigenes Zuhause. Nach einer Woche sagte er Elrond leb wohl, beschenkte ihn und ritt mit Gandalf davon. Als sie das Tal verließen, verdunkelte sich der Himmel, Wind kam auf und Regen schlug ihnen ins Gesicht. »Der Mai ist eine lustige Zeit«, sagte Bilbo, »aber mir scheint, wir haben ihn hinter uns und kommen nach Hause. Dies ist der erste Vorgeschmack.« »Es ist noch ein langer Weg«, entgegnete Gandalf. »Aber es ist der letzte«, sagte Bilbo. Sie kamen an den Fluss, der die eigentliche Grenze der wilden Einöde bildete, und zu der Furt unter dem Steilufer, an die ihr euch vielleicht noch erinnert. Der Fluss führte Hochwasser, das kam von der Schneeschmelze und vom tagelangen Regen. Aber sie überquerten ihn, wenn auch mit einiger Schwierigkeit, und dann eilten sie weiter, obgleich es Abend wurde. Sie wollten den letzten Abschnitt ihrer Reise hinter sich bringen. Und dieser letzte Teil verlief ebenso wie der erste, ausgenommen, dass sie nur zu zweit und schweigsamer waren und diesmal keinen Trollen begegneten. Jeder Punkt des Weges rief Bilbo die Ereignisse und Gespräche wieder ins Gedächtnis, die nur ein ganzes Jahr zurücklagen. Ihm schien es, als seien mehr als 10 vergangen, so dass er natürlich rasch den Platz wiedererkannte, an dem das Pony in den Fluss gefallen war und wo sie das böse Abenteuer mit Tom, Bert und Bill zu bestehen hatten. Nicht weit ab vom Weg fanden sie das Gold der Trolle, das sie vergraben hatten, noch unberührt verborgen. »Ich habe genug auf Lebenszeit«, sagte Bilbo, als sie es ausgegraben hatten. »Nehmt es, Gandalf, ich wette, ihr könnt mehr damit anfangen als ich.« »Tatsächlich, das kann ich«, erwiderte der Zauberer. »Aber teile und teile gerecht. Ihr werdet es vielleicht nötiger haben, als ihr annehmt.« So taten sie das Gold in Säcke und hängten sie ihren Ponys, die darüber gar nicht erfreut waren, an den Sattel. Danach kamen sie nur noch langsam voran, denn meistens mussten sie neben ihren Ponys hergehen. Aber das Land war grün und der Hobbit trottete zufrieden durch das hohe Gras. Er wischte sich den Schweiß mit seinem roten Seitentaschentuch aus dem Gesicht. Nein, nicht ein einziges seiner eigenen hatte diese Reise überlebt. Er hatte dieses Tuch von Elrond borgen müssen. Denn der Juni hatte den Sommer gebracht und das Wetter war wieder klar und heiß. Wie alle Dinge ein Ende haben, so auch diese Geschichte. Es kam der Tag, an dem sie jenes Land wieder sahen, in dem Bilbo geboren und erzogen worden war und wo die Landschaft und die Bäume ihm ebenso bekannt waren wie seine Hände und seine Zehen. Als sie eine Anhöhe erreichten, sah Bilbo seinen Berg in einiger Entfernung liegen und er hielt an und sagte plötzlich, »Wege wandern weit und lang, über Felsenpässe unter Eichen, folgen tief hinab dem Höhlengang, folgen Fluss und Strom, die das Meer erreichen, über Schnee, den weiß der Winter ausgesät, Juniblumen wehen mit den Winden, über Steine, Moos, in Dämmern spät, unter Mond, in alten Sommerlinden. Wege wandern weit und still, Wolken ziehen darüber her und Sternenlieder, doch den müden alten Füßen will Rast die Heimat geben wieder. Augen, die das Feuer sahen und das Schwert, Schreckenstat und Unheil, wilde Pfeile, schauen endlich, was sie lang entbehrt, Wiesensaum und altvertrauter Bäume Zeile. Gandalf schaute ihn an. »Mein lieber Bilbo, irgendetwas ist mit euch los. Ihr seid nicht mehr der alte Hobbit.« So überquerten sie die Brücke, gingen vorbei an der Mühle am Fluss und kamen endlich zu Bilbos Haustür. Kreuzschwere Not, rief Bilbo, was geht hier vor? Ein geschäftiges Kommen und Gehen herrschte vor seiner Tür. Leute aller Art, Achtbare und weniger Achtbare, drängten sich auf seiner Schwelle. Sie gingen hinein, kamen heraus, nicht einmal ihre Füße wischten sie auf der Matte ab, wie Bilbo mit höchstem Missfallen feststellen musste. Wenn er schon überrascht war, so waren es die Leute noch mehr. Bilbo war mitten in eine Auktion geraten. Ein großer Anschlag in Rot und Schwarz hing an der Tür und kündigte an, dass am 22. Juni die Herren Wühler, Wühler und Graber den nachgelassenen Besitz des seligen Bilbo Beutlin, hochwohlgeboren von Beutelsend unter dem Berg Hobbingen, versteigert würden. Beginn der Versteigerung pünktlich 10 Uhr. Jetzt war es fast Mittagszeit und das Meister hatte schon seine Käufer zu den unterschiedlichsten Preisen gefunden, spottbillig oft, wie es bei Auktionen nun einmal zuzugehen pflegt. Bilbos Vettern, die Sackheim-Beutlins, waren sogar schon eifrig dabei, die Zimmer auszumessen, obwohl ihre eigenen Möbel hineinpassten. Kurz, Bilbo war für tot erklärt worden und nicht jeder war glücklich darüber, dass diese Annahme sich als falsch erwies, selbst wenn er so tat. Seine Rückkehr verursachte sowohl unter als auch über dem Berg und jenseits des Wassers eine ganz schöne Aufregung. Es war schlimmer als ein achtes Weltwunder. Die gesetzlichen Schwierigkeiten konnten jahrelang nicht aus der Welt geschafft werden und die Erlaubnis, wieder als durchaus lebendig zu gelten, ließ lange auf sich warten. Auch dauerte es geraume Weile, bis jene Leute davon überzeugt waren, die bei der Versteigerung die besten Geschäfte gemacht hatten. Zum Schluss musste Bilbo, nur um Zeit zu sparen, eine ganze Menge seiner eigenen Möbel zurückkaufen. Viele seiner Silberlöffel blieben jedoch auf mysteriöse Art und Weise verschwunden. Bilbo verdächtigte die Sackheim-Beutlins, die ihrerseits nie die Echtheit des zurückgekehrten Bilbo-Beutlin anerkannten und nie wieder ein Wort mit ihm wechselten. Und in der Tat, Bilbo fand, dass er mehr als seine Löffel verloren hatte. Er hatte seinen guten Ruf verloren. Er blieb zwar Zeit seines Lebens ein Elbenfreund und hatte die Ehre, Zwerge, Zauberer und noch andere merkwürdige Leute, die hier vorüberkamen, seine Gäste nennen zu können. Aber er galt nicht mehr als ganz respektabel. Ja, er wurde von allen Hobbits seiner Nachbarschaft für verschroben gehalten, ausgenommen von seinen Neffen und Nichten von der Tuck-Seite. Doch selbst deren Freundschaft wurde von den Eltern nicht gern gesehen. Zu meinem Leidwesen muss ich sagen, dass ihn das nicht kümmerte. Ja, er war sehr zufrieden. Niemals bisher war ihm das Summen des Teekessels so lieblich erschienen, selbst in jenen ruhigen Zeiten nicht, als die unerwartete Gesellschaft sich bei ihm versammelt hatte. Sein Schwert hing über dem Kamin, sein Kettenhemd wurde schön auf einem Ständer in der Eingangshalle aufgebaut, bis er es einem Museum auslieh. Seine Schätze an Gold und Silber hatte er weitgehend in teils nützlichen, teils verschwenderischen Geschenken angelegt und das macht bis zu einem gewissen Grade die besondere Zuneigung seiner Neffen und Nichten verständlich. Den Zauberring aber hielt er sorgsam geheim. Er benutzte ihn hauptsächlich, wenn unerwünschte Besucher kamen. Bilbo begann, Gedichte zu schreiben und besuchte oft die Elben, und obgleich mancher den Kopf schüttelte, sich an die Stirn tippte und »armer alter Beutlin« sagte, und obgleich nur wenige seine Erzählungen glaubten, lebte er sehr glücklich bis ans Ende seiner Tage. Und es muss gesagt werden, dass es noch außerordentlich lang war bis dorthin. An einem Herbstabend, einige Jahre später, saß Bilbo in seinem Studierzimmer. Er schrieb an seinen Erinnerungen. Er dachte daran, sie »dorthin und wieder zurück, Ferienreise eines Hobbits« zu nennen, als die Türglocke läutete. Es war Gandalf, den ein Zwerg begleitete. Und dieser Zwerg war Balin. Kommt herein, sagte Bilbo, und bald saßen sie gemütlich am Kaminfeuer. Während Balin feststellte, dass Mr. Beutlins Weste ein bisschen praller geworden war, echte Goldknöpfe saßen darauf, stellte Bilbo seinerseits fest, dass Balins Bart um einige Zoll gewachsen und sein mit Edelsteinen gezierter Gürtel von großer Schönheit war. Natürlich sprachen sie über die gemeinsam verlebten Zeiten, und Bilbo fragte, wie es in den Ländern um den einsamen Berg aussah. Gut ging es anscheinend dort allen. Bart hatte die Stadt Dahl wieder erbaut, Menschen waren von der Seestadt und weiter aus dem Süden und Westen zu ihm gekommen. Das ganze Tal war wieder reich bestellt, im Frühling erfüllten Vogelruf und blühende Blumen das verwüstete Land und im Herbst Früchte und fröhliche Feste. Auch die Seestadt war wieder aufgebaut worden und wohlhabender denn je. Reiche Frachten fuhren das eilige Wasser stromauf und stromab. Freundschaft herrschte hier zwischen Elben, Zwergen und Menschen. Der alte Meister jedoch hatte ein schlechtes Ende genommen. Bart hatte ihm viel Gold für sein Seevolk gegeben, Aber da er zu denen gehörte, die leicht solchen Süchten verfallen, hatte die Drachenkrankheit ihn angesteckt. Er nahm den größten Teil des Goldes und floh und verhungerte in der Einöde, verlassen von seinen Spießgesellen. »Der neue Meister ist weiser als der alte«, sagte Balin, »und sehr beliebt, denn ihm schreiben sie den jetzigen Wohlstand zu. Sie dichten Lieder, in denen es heißt, dass in seinen Tagen die Flüsse schieres Gold führten.« »Dann sind die alten Prophezeiungen in gewisser Hinsicht ja eingetroffen«, bemerkte Bilbo. »Natürlich«, entgegnete Gandalf. »Und warum sollten sie nicht eingetroffen sein? Zweifelt ihr etwa nur deshalb an den Prophezeiungen, weil ihr selbst tatkräftig mitgewirkt habt, dass sie in Erfüllung gingen?« »Ihr glaubt doch nicht etwa, es sei reiner Zufall gewesen, dass ihr all diese Abenteuer bestanden habt und all den Gefahren entkommen seid und dass all das einzig zu eurem eigenen Nutzen geschehen ist. Ihr seid ein prächtiger Kerl, Mr. Beutlin, und ich habe euch sehr gern. Aber schließlich seid ihr doch nur ein kleines Pünktchen in einer sehr großen Welt.« »Gott sei Dank«, sagte Bilbo lachend und reichte ihm die Tabaksdose. Und damit ist unsere Geschichte hier zu Ende.